Dankeschön, sehr erfreut. Guten Abend. Es ist eine große Ehre für mich, heute wieder hier in Frankfurt zu sein. Thank you very much. Vielen Dank. You know, one of the things that most speaks to me of the uniqueness of Christ. Wissen Sie, Jesus ist so einmalig, und das, was mir am meisten dabei auffällt, is the way that he ministered to people when he was here. Das ist die Art und Weise, wie er Menschen gedient hat, als er auf dieser Erde lebte. Because when a sick man came to Jesus, als ein Kranker zu ihm kam, he didn't heal only the physical sickness that was presented to him. Hat er nicht nur die physische, die körperliche Krankheit geheilt, die da vor ihm stand? He also healed the mind and the soul of that person as well. Er hat auch den Geist und die Seele dieses Menschen genauso geheilt. So that when a man with a paralyzed hand came to Christ, als einmal ein Mann mit einer gelähmten Hand zu ihm kam, he said, "Your hand is healed." Sagte er zu ihm, deine Hand ist geheilt. But your sins are also forgiven. Aber auch deine Sünden sind dir vergeben. And that man and all others like him left Jesus complete and whole. Und dieser Mensch, genauso wie alle anderen, ist von Jesus weggegangen und war heil an Leib und Seele. This is the healing power of Christ that is just as true today as it was then. Das ist die heilende Kraft Jesu Christi, die heute noch genauso wirksam ist wie damals. And this song is about the completeness of Jesus in his healing of us and our lives. Das folgende Lied spricht von der Vollständigkeit der Heilung durch Jesus, wenn er an unser Leben kommt. And the title of the song is Only Jesus. Der Titel des Liedes, Nur Jesus.